Dein ist der Morgen, hell wie die Sonne, und auch der Abend am Rand der Nacht. Dein ist der Tag mit all seinen Stunden, der dir erneut das Leben gebracht. Dein sind die Berge, Täler und Hügel, dein ist der Wälder, Dunkel und Licht, und tausend Blumen schütten die Farben auf deinen Weg, das Freude aufbricht. Dein ist der Kinder fröhliches Singen, das wie ein Quell die Einsamkeit tränkt. Dein ist das Lachen der jungen Leute, das unsere Welt mit Hoffnung beschenkt. Dein ist der Menschen kommen und gehen, dein ihre Sorgen und auch ihr Glück. Und wenn dein Herz für alles sich öffnet, bleibe für Gott ein Dank.